Erst im dritten Jahr von König Cyrus sah Daniel etwas. Es war eine wahre Nachricht. Es ging um schwere Zeiten. Zweiter Ich, Daniel, war 3 Wochen lang sehr traurig. Dritter Ich aß kein gutes Essen. Ich trank keinen Wein. Ich benutzte kein Öl. Vierter am Tag 24 im ersten Monat war ich am Fluss Tigris. Fünfter Ich sah einen Mann. Er trug weiße Kleider. Er hatte einen Gürtel aus Gold. Sechstes Sein Körper glänzte. Sein Gesicht war hell wie ein Blitz. Seine Augen waren wie Feuer. Siebter Nur Ich sah ihn. Die anderen Männer hatten Angst. Sie liefen weg. Achter Ich war allein. Ich hatte keine Kraft mehr. Mein Gesicht wurde ganz weiß. Neunter Ich hörte seine Stimme. Dann fiel ich auf den Boden. Zehnter Eine Hand berührte mich. Ich ging auf meine Knie. Elfter Er sagte, Daniel, Gott liebt dich. Steh auf. Ich bin zu dir gekommen. Zwölfter Er sagte, hab keine Angst. Gott hat dein Gebet gehört. Ich bin hier. 13. Ein Engel aus Persien kämpfte gegen mich. Das dauerte 21 Tage. Michael half mir. 14. Ich erkläre dir jetzt die Zukunft. Es geht um dein Volk. 15. Ich schaute auf den Boden. Ich konnte nicht sprechen. 16. Jemand berührte meine Lippen. Ich sagte, mein Herr, ich bin schwach. Ich habe Angst. 17. Ich bin nur ein Diener. Ich kann nicht gut atmen. 18. Der Mann berührte mich wieder. Er machte mich stark. 19. Er sagte, sei stark. Gott liebt dich. Ich fühlte mich gut. Ich sagte, bitte sprich. 20. Er sagte, ich muss wieder kämpfen. Ich kämpfe gegen Persien und Griechenland. 21. Ich zeige dir die Wahrheit aus Gottes Buch. Nur Michael hilft mir.